Wärme der Temiraner. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Katja Lange-Müller. Frei nach der Erzählung Der Schuldspruch von Olga Larionova. Kapitän an Bord, Tagebuch. Unser Erkundungsraumschiff Molinell hat nach 5 Raumsprüngen mit planetarem Antrieb die Temira im System Dora 9 erreicht. Der Planet Temira ist ein einschattiger Planet, der seinem Stern immer dieselbe Seite zukehrt. Die gesamte Oberfläche überzieht ein olivgrüner Teppich, der aus einem Dickicht niedriger, weit ausladender Bäume besteht, deren Zweige sich 2, höchstens 3 Meter über dem Boden verschlungen haben. Die Molinell ist fest im Boden verankert. Alle Schutzvorrichtungen und wissenschaftlichen Forschungssysteme arbeiten störungsfrei. Der zweite Kapitän Reggie Corro und der Praktikant Lev Kronix-Eater haben vor 20 stellaren Minuten die Temira in dünner Schutzbekleidung betreten. Beide können sich miteinander verständigen und haben auch Sprechverbindung zur Molinell. Tanja, hörst du mich? Ich unterbreche den Bericht. Ja, Reggie, was gibt's? Tanja, ich kann es selbst kaum glauben, aber ich träume bestimmt nicht. Ich sehe ein fremdes Wesen. Es hockt knapp 10 Meter vor mir auf dem Boden. Es ist so groß wie ein 6- oder 7-jähriges Kind auf der Erde. Jetzt springt es hoch. Bleib ruhig stehen, Reggie. Mach keine hastigen Bewegungen. Es ist ein Menschlein. Es schlenkert mit dürren Armen und Beinen. Es steckt in einem bunten Flickenkleid. Du, ich habe das Gefühl, es winkt mir. Ich gehe ihm ein bisschen entgegen, ja? Nein, das darfst du nicht. Du musst dich zurückziehen, Reggie. Ja, ich weiß. Aber es hat keine Angst vor mir. Das kann man nicht genau wissen. Du musst dich jetzt mit dem Gesicht zu ihm langsam rückwärts bewegen. Tanja, ich könnte doch versuchen... Versuch bitte überhaupt nichts. Wie verhält es sich? Es kommt mir nach. Zögernd. Erschreck es um Himmels Willen nicht. Zeig ein freundliches Gesicht und verneig dich immer wieder. Reggie, das tust du doch. Ja. Jetzt bleibt es stehen. Es schlenkert wieder mit Armen und Beinen. Sein Kopf sieht aus wie ein bunt bemaltes Ei. Jetzt dreht es sich um. Es läuft weg. Es ist verschwunden im Wald. Hast du alles gefilmt? Daran habe ich nicht gedacht. Schade. Siehst du es noch irgendwo? Nein. Tanja, vielleicht hätte ich doch auf den Kleinen zugehen und ihm die Hand reichen sollen. Auf keinen Fall. Wir wissen nicht, wie ein fremdes Wesen auf so eine Bewegung reagiert. Hast ja recht. Wo ist Gron? Wir haben uns vorhin getrennt. Jeder sollte den Wald allein umgehen. Ich rufe ihn mal. Gron? Gron? Bitte antworten. Gron? Gron? Er hört mich nicht. Komm zum Schiff zurück, Reggie. Ich rufe Gron inzwischen. Hallo, Gron. Hier spricht der Kapitän. Hallo, Kapitän. Wollen Sie mal was Lustiges hören? Moment, ich stelle das Außenmikro ein. Was ist das, Gron? Das ist mein neuer Freund. Bewegen Sie sich nur ganz vorsichtig, Gron. Das Wesen darf vor Ihnen nicht erschrecken. Der Kleine hat mich erschreckt. Er steckt in einem Gebüsch. Sprang plötzlich hoch und rannte auf mich zu. Ich habe die Arme ausgebreitet und schon hatte ich ihn. Jetzt klettert er an mir hoch. Gron, das dürfen Sie nicht zulassen. Das ist ein Bürschchen, sage ich Ihnen. Jetzt presst es sein Gesicht an meine Sichtscheibe. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Er ist neugierig. Jetzt klopft er sogar an. Praktikant Kronix-Eater, Sie kommen sofort zurück. Das ist ein Befehl. Hätte ich vor dem kleinen Wicht weglaufen sollen. Wir sind nur ein Erkundungstrupp, Gron. Wir haben nicht das Recht, Kontakte mit außerirdischen Lebewesen zu schließen. Das ist ein Gesetz, das für uns in allen Galaxien gilt. Gegeben vom großen wissenschaftlichen Rat. Unsinn bleibt Unsinn. Ob ihn ein großer wissenschaftlicher Rat oder ein dritter Assistent verzapft. Wir sollen auf einem fremden Planeten nur erkunden, ob es in irgendeiner Form Leben und Bodenschätze gibt. Und ob es sich lohnt, eine große Expedition von der Erde loszuschicken. Na bitte, jetzt wissen wir es genau. Es lohnt sich. Schicken Sie meinen Film zur Erde und der Jubel bricht aus. Gron, keiner von uns darf spontan und auf eigene Faust Kontakt mit einem außerirdischen Lebewesen schließen. Denn niemand kann voraussagen, wie eine unbekannte Lebensform reagiert. Das sagen Sie doch nur, weil der Kleine vor Ihnen ausgerissen ist. Er ist vor mir nicht ausgerissen. Auf Anweisung des Kapitäns habe ich mich zurückgezogen. Jeder wie er mag. Oder kann. Ich wundere mich, Kron. Gerade ein Chronix-Eater müsste doch am besten wissen, dass nur speziell ausgebildete Wissenschaftler die ersten Verbindungen mit fremden, intelligenten Lebensformen knüpfen würden. Ach, jetzt schleppen Sie meinen Großvater an. Nun will ich Ihnen mal ein Familiengeheimnis ins Ohr flüstern. Alle Studenten lernen heute, dass der erste Kontakt meines Großvaters mit außerirdischen Lebewesen die glorreiche Krönung seiner vieljährigen systematischen Arbeit war und dass der Vorgang selbst unter peinlich genauer Beachtung aller Vorschriften vor sich gegangen ist. Ich kann mich aber sehr genau an das schallende Gelächter meines Großvaters erinnern, als er zum ersten Mal diese Darstellung gehört hat. Die Wahrheit ist nämlich so. Mein Großvater, Pavel Chronix-Eater, hat eine zufällige Gelegenheit beim Schopf erwischt, alle Anweisungen vergessen und zwei Befehle absichtlich überhört. Nur deswegen glückte ihm der erste Kontakt zu Außerirdischen. Alles andere ist Legende für die heranwachsende Jugend. Das kann ich nicht beurteilen. Tanja, brauchst du mich noch? Nein, Reggie, danke. Der gute Reggie ist ein bisschen neidisch. Kann's ja verstehen. Er ist nicht neidisch, er ist gegen Fehler. Ein Fehler wäre es, den Kontakt jetzt einfrieren zu lassen. Der Rat wird eine Expertengruppe herschicken. Wenn wir uns jetzt zurückziehen, könnten die Temiraner das als eine feindselige Handlung verstehen. Und wenn die Experten hier auftauchen, verkriechen sie sich vielleicht, stellen sich einfach tot. Können Sie so eine Reaktion ausschließen, Tanja? Wir müssen jede Reaktion für möglich halten. Aber nur so lange, wie wir die Temiraner nicht besser kennen. Tanja, ich könnte den Kleinen wiederfinden. Er ist neugierig. Das könnte ich ausnutzen. Aber Sie könnten auch alles verderben. Dann dürfen Sie mir die Ohren langziehen. Versprechen Sie mir allergrößte Vorsicht. Selbstverständlich. Gut. Nehmen Sie zwei Universalübersetzer mit. Die programmieren sich sehr schnell, wenn Sie sich mit dem Kleinen unterhalten. Ich möchte Sie küssen, Tanja. Oh, Verzeihung. Kapitän. Ich melde mich ab. Tanjuschka, was soll das? Ist dir nicht klar, dass du gegen alle Verordnungen verstößt? Grohn hat mich überzeugt, dass es besser ist, wenn wir den Kontakt nicht fallen lassen. Sag mal ehrlich, er hat dich überredet. Nein. Dann hat dich sein jugendlicher Charme überrollt. Grohn hat recht, Reggie, das ist alles. Weil er ein Chronix-Eater ist. Grohn war der beste Absolvent seines Jahrgangs. Und in den Prüfungen hat ihm keiner was geschenkt. Ja, ich weiß, er ist tüchtig und auf Erfolg programmiert. Er meint, dass du auf ihn neidisch bist. Ich hab's bestritten. Warum? Er hat doch recht. Nicht ich habe bei meinem 23. Erkundungsflug zum ersten Mal Erfolg, sondern er. Bei seinem ersten. Ja, ja, Tanja, es war deine Pflicht, mich vor dem Kleinen zurückzupfeifen. Aber meine Schuld war es, mich zurückpfeifen zu lassen. Grohn hat gehandelt. Und das gefällt dir an ihm. Ja. Ich hätte sagen müssen, Tanja, lass mich in Ruhe, jetzt bin ich dran, das ist mein Erfolg. Und weißt du, warum ich nicht ausbrechen konnte? Ich bin zu alt. Ich bin nicht viel jünger als du, Reggie. Aber du bemühst dich, es nicht merken zu lassen. Ja, ja, nun pass doch mal auf. Ich hab hier... Ja, ich hab doch hier zwei so komische Dinger um den Hals. Jetzt nehme ich eins herunter. So. Das ist für dich. Ich hänge es dir mal um. So. Kannst du mich verstehen? Ich bin Grohn. Ich bin Grohn. Grohn? Ja. Grohn? Ja. Grohn! Ja, ja. Grohn. Ja, ja, Grohn. Ich bin Grohn. Und du? Wie heißt du? Iximokazilikizipitaxi. Ja, ja, hör auf, das kann ja niemand aussprechen. Ich bin Grohn und... Du bist Ixi. Ixi. Verstehst du? Ixi. Ixi. Ixi. Ja. Ixi. Ixi. Ixi. Ja. Ixi. Ixi, hast du eine Familie? Meine Familie wärmt mich. Wo ist deine Familie? Sie wohnt im Stein. Ach, wahrscheinlich meinst du Felsen. Oder Höhlen? Werde Mitglied unserer Familie. Gut, sehr gern. Komm mit. Ja. Kron. Kron. Ich dachte, er würde mich in die Höhlen zu seiner Familie bringen. Aber plötzlich blieb er stehen. Als ich ihn fragte, wurde er böse. Und weiter? Er sagte mir, ich soll zurückgehen. Das wissenschaftliche Komitee macht uns noch einmal darauf aufmerksam, dass wir nur ein Erkundungstrupp sind und selbstverständlich kein Recht haben, mit fremden Lebewesen Kontakt zu haben. Oh. Haben wir auch nicht mehr. Andererseits ist der Rat sehr neugierig auf unseren nächsten Bericht. Er möchte gern mehr über Abstammung und Lebensweise der Temiraner erfahren. Hallo, Kapitän. Hab in der Nähe einen Stein gefunden. Er ist in ein hauchdünnes Leder gerollt. Auf dem Leder ist eine Zeichnung. Sie soll wohl einen von uns darstellen. Es könnte eine Botschaft sein. Oder irre ich mich? Sie irren sich nicht. Grun, was meinen Sie? Ich nehme vorsichtshalber den dritten Universalübersetzer mit. Aber seien Sie vorsichtig, Grun. Jeder Fehler kann schlimme Folgen haben. Wird nicht vergessen. Praktikant Chronix-Iter meldet sich zur Kontaktaufnahme mit außerirdischen Lebewesen ab. Zitzli, Fitzli, Bitzli, Kitzli oder so ähnlich. Ich bin der Vater von Ixi. Wie heißt du? Meinen Namen kann dein Gerät nicht übersetzen. Nenn mich Xerx. Xerx, gut. Ich bin Gron. Werde Mitglied unserer Familie. Gern, wenn ihr mich aufnehmt. Wer ist die Mutter von Ixi? Sie sitzt neben dem Eingang. Neben ihr steht Ixis zweiter Vater. Die Frau, die jetzt hinausgeht, ist Ixis zweite Mutter. Ein Kind hat bei euch mehrere Väter und Mütter? Die ganze Familie ist Vater und Mutter. Sie wärmt das Kind. Alle kümmern sich um jedes Kind. Das ist nicht verkehrt. Das haben wir von den Ersten gelernt. Wer waren die Ersten? Die Ersten sind hier gelandet, konnten nicht mehr weg. Sie mussten hier bleiben. Von wo sind sie gekommen? Von Latara. Wo ist Latara? In einem hellen Strom. Keiner sieht ihn. Meinst du in einer anderen Galaxis? Ich weiß nicht, was eine Galaxis ist. Latara ist undenkbar weit. Woher weißt du das? Alles ist aufgeschrieben. Ihr könnt schreiben und lesen? Wir haben es noch nicht verlernt. Aber es gibt schon viel weniger Zeichen als früher. Wovon lebt ihr? Wir trocknen Schlangenfleisch, essen Beeren, Früchte vom Feld. Wenn der Hunger zu groß ist, schlafen viele. Andere bleiben wach, denken an die Schlafenden, wärmen sie. Hier in der Höhle ist es warm, aber wer draußen ist, der muss doch frieren. Warum sind eure Kleider nicht dicker und wärmer? Wer in der Höhle bleibt, denkt an den, der draußen ist, wärmt ihn. Das verstehe ich nicht. Und wenn einer von euch krank wird? Dann kommt die große Familie zusammen, wärmt den Kranken. Wer ist euer Anführer? Ich weiß nicht, was du denkst. Wer von euch bestimmt, was gearbeitet wird oder welche Früchte ihr anbauen sollt? Alle denken es. Aber was geschieht, wenn einer von euch plötzlich sagt, ich bin der Stärkste? Ihr müsst das tun, was ich sage. Ich weiß nicht, was du denkst. Vielleicht verstehst du es so. Einer ist stark. Er nimmt den anderen getrocknetes Fleisch und Beeren weg. Niemand von uns kann Schlimmes tun. Die anderen würden schlecht von ihm denken. Sollen sie schlecht von ihm denken? Das stört ihn doch nicht. Er müsste erfrieren. Er würde sterben. Er müsste sterben, weil jemand über ihn schlecht denkt? Keiner kann leben, wenn er nicht gewärmt wird. Das ist so, als wollte man leben, wo keine Luft ist. Wenn die anderen einen nicht wärmen, muss man sich eben selbst wärmen. Keiner kann sich selbst wärmen. Gewärmt wird man nur von einem anderen. Grun! Grun, du bist mein Vater. Ich gebe dir zu essen. Danke, Ixi. Ich habe keinen Hunger. Ich möchte mit dir lieber im Wald spielen. Ich will auch spielen. Pass auf, Ixi. Wir machen jetzt einen Wettlauf. Wer von uns beiden ist als Erster oben auf dem Hügel? Ja? So weit kann ich nicht laufen. Warum denn nicht? Niemand kann so weit gehen. Er müsste erfrieren. Ich nicht, Ixi. Ich kann noch viel weiter. Brauchst du keine Wärme? Ich brauche auch Wärme, aber ich hab sie immer bei mir. Das verstehe ich nicht. Mir wird kalt. Ich muss zurück. Komm wenigstens noch ein kleines Stück mit. Bis zur blauen Hecke. Ich möchte nicht. Ich muss zurück. Ich weiß etwas, Ixi. Ich zieh meinen Schutzanzug aus und du ziehst ihn an. Dann wird dir ganz bestimmt warm. Du wirst nicht frieren. Aber du musst ihn mir wiedergeben. Sonst ersticke ich in der dünnen Luft. Ich soll deine Haut anziehen? Ja, schnell. So. Passt ja zweimal hinein. Na, macht nichts. So. Und jetzt gehen wir weiter. Oh. Wird dir wieder warm, Ixi? Ich weiß nicht. Ah, ganz bestimmt. Morgen nehmen wir einen Anzug für dich mit. Dann laufen wir bis zu den Hügeln. Ich friere. Ich will zurück. Ixi, halt! Ixi, bleib doch stehen! Ich ersticke! Ixi, gib mir meine Haut zurück! Ixi, komm zurück! Sie sind ganz sicher, Grun. Es gibt keine Strahlen, mit denen die Temiraner sich gegenseitig wärmen. Die Temiraner meinen noch etwas anderes als nur einen Temperaturanstieg. Wir können es mit unseren Begriffen nur nicht richtig ausdrücken. Es entzieht sich jeder wissenschaftlichen Definition, weil es ein Aberglaube ist. Tanja, die Temiraner glauben nur an diese Wärme. Sie bilden sich die Wärme ein. Na wieso? Wenn jeder glaubt, dass der andere an ihn denkt und bereit ist, ihm zu helfen, dann fällt es eben leichter, Hunger, Kälte und Finsternis zu ertragen. Aber aus Angst vor dem Erfrieren beschränken sich diese Wesen nur auf winzige Lebensräume. Sie trauen sich nicht weiter weg von ihren Höhlen als 150 oder 200 Meter. Sie bebauen lieber einen Steinboden und hungern, als ein paar hundert Meter weiter einen guten Boden zu suchen. Unsere Temiraner stammen von Bewohnern eines Planeten aus einer fernen Galaxis ab. Sie hatten also einen verdammt hohen Entwicklungs- und Wissensstand. Und was ist aus den Nachfahren geworden? Sie haben hier überlebt. Ja, aber wie? Und eines Tages wird sich keiner mehr trauen, die Höhle zu verlassen. Das ist dann schlicht das Ende. Und daran ist nur diese verdammte Angst vor der Kälte schuld. Wir werden Ihnen helfen. Wir schicken ihre Lebensmittel zur Erde. Dort wird man sie untersuchen, synthetisieren und in ausreichenden Mengen zurückschicken. Wir können noch ein paar Sonnenbatterien aufstellen. Dann haben die Temiraner mehr Wärme und Licht. Das sind aber doch nur milde Umschläge gegen eine tödliche Krankheit. Also was schlagen Sie vor? Wir müssen die Temiraner zu einer Entwicklung anregen. Dazu ist Voraussetzung, dass sie ihren blödsinnigen Aberglauben verlieren. Wir müssen ihnen beweisen, dass es diese Wärme nicht gibt. Dass sie infolgedessen keine Angst vor dem Erfrieren haben müssen. Und welche wissenschaftliche Methode wollen Sie im Kampf gegen die Unwissenschaftlichkeit einsetzen? Wir müssen einen Temiraner von seiner Familie trennen. Ihn ziemlich weit wegbringen. Und schon nach ein paar Stunden ist er der lebende Beweis, dass ein Temiraner auch ohne familiäre Wärme überlebt. Und wenn Ihr Versuchskaninchen vor Angst stirbt? Wir sind doch bei ihm. Machen ihm Mut. Halten sein Händchen. Grun, selbst wenn Sie recht haben. Selbst wenn diese Wärme ein Aberglaube ist, wir dürfen ihn nicht so brutal zerstören. Sie meinen, es ist menschlicher, die Temiraner degenerieren und aussterben zu lassen? Das meine ich nicht. Wir müssen ihnen irgendwie helfen. Ja, dann beginnen wir doch damit. Über die Methoden, wie man ihnen am besten helfen könnte, müssen andere entscheiden. Entscheidungen anderen zu überlassen, ist natürlich am bequemsten. Aber dafür bin ich noch zu jung. Sie haben Mut zum Risiko, Grun. Ja. Leider fehlt Ihnen dazu das Wichtigste, die Klugheit aus Erfahrung. Die großen Weisen von der Mutter Erde, die haben diese Erfahrung. Ich bin ganz sicher, Sie werden das Gleiche tun, was ich vorgeschlagen habe. Und nach dem Erfolg werden Sie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und Ehrendoktorhüte aufsetzen. Sie mögen recht haben, Grun. Aber ich darf nicht anders entscheiden, bitte verstehen Sie das. Es ist Ihr Befehl, Kapitän. Verlangen Sie bitte nicht, ihn zu verstehen. Ich schneide noch ein paar Meter herunter. Dann wird das Feld um eure Höhle mindestens 5-mal größer sein als jetzt. Morgen werden wir das Feld planieren und für die Aussaat vorbereiten. Die Familie denkt an euch. So, das war's für heute. Jetzt wollen wir wieder zurück. Ich komme mit. Ich will mit Grun spielen. Na gut, Ixi, versuchen wir's. Tanja, der Kleine ist jetzt schon über 250 Meter von seiner Familie entfernt. Tja, das ist erstaunlich. Ixi, wie fühlst du dich? Ist dir nicht kalt? Es war mir kalt. Wer hat dich gewärmt? Meine Familie, glaub ich. Ob wir den Kleinen wärmen können, Tanja? Ich weiß es nicht. Wenn er bis zum Schiff durchhält, wäre es ein Beweis, dass ein Temiraner seine Familie nicht unbedingt braucht. Ist es noch weit? Ich glaube, du könntest den Weg schaffen. Grun, ist Grun bestimmt im Schiff? Ganz bestimmt. Er hat uns sicher schon entdeckt. Er muss nämlich die ganze Umgebung beobachten. Warum bleibst du stehen? Ich kann nicht mehr weiter. Versuch's doch noch. Ich friere. Ich erfriere. Wir müssen zurück, Reggie. Schnell. Wir tragen ihn. Komm, Ixi. Kapitän, hier ist ein Alpha-Befehl für Sie. Er ist vor 11 Minuten eingetroffen. Danke, Grun. Ixi ist ja erstaunlich weit mit Ihnen mitgekommen. Haben Sie sich darüber nicht gewundert? Ja, es war eine Überraschung für mich. Und für mich eine Bestätigung. Hört bitte zu. An den Kapitän der Molinelle. Ihre Berichte über intelligente Wesen auf der Temira hat das wissenschaftliche Komitee geprüft und beschlossen, eine Expertenexpedition mit einem Forschungsschiff erster Ordnung auf die Temira zu schicken. Beenden Sie sofort alle wissenschaftlichen Programme und beschränken Sie den Kontakt mit den Außerirdischen auf das Allernotwendigste. Ihr Rückflug zur Erde sollte nicht später als in 2 stellaren Tagen beginnen. Die Oberweisen wollen uns auf keinen Fall hier treffen. Jedenfalls sind wir dadurch aus allen Entscheidungen raus. Und das beruhigt Sie, nicht wahr? Reggie, du bereitest sofort unseren Rückflug vor. Grun, Sie werden morgen das Feld mit unserem Geländewagen planieren und Xerx noch helfen, so gut Sie können. Zentralcomputer an Kapitän. Die Molinelle ist startbereit. Programmiertes Ziel, Erde. Danke, Zentralcomputer. Ist die Mannschaft startbereit, Reggie? Bis auf Grun. Er ist noch draußen und hilft Xerx. Ruf ihn zurück. Hallo, Grun. Hören Sie mich? Ich höre Sie, Reggie. Anweisung des Kapitäns. Beenden Sie Ihre Arbeit und kommen Sie ins Raumschiff. Wir sind startbereit, Grun. Ist Tanja in der Nähe? Was gibt's noch, Grun? Wollen Sie etwas hören? Onkel Paul wohnt auf dem Lande. Holla, iaho. Das ist doch Ixi. Er fühlt sich sehr wohl. Bei mir. Verabschieden Sie sich von Ixi, wir wollen starten. Ich brauche noch 30 stellare Minuten. Wofür denn? Sie können in 3 Minuten mit dem Geländewagen hier sein. Ich fahre aber einen kleinen Umweg. Warum? Ich will den Beweis haben, Kapitän. Den Beweis, dass Ixi sich ein paar Kilometer von der Familie entfernt auch wohl fühlt. Sie kommen auf dem kürzesten Weg zurück, Grun. Warum denn? Ixi ist bereits 300 Meter von seiner Familie entfernt. Es geht ihm ausgezeichnet. Hören Sie doch. Praktikant Gronix-Iter. Sie fahren sofort auf dem kürzesten Weg zum Raumschiff zurück. Das ist ein Alpha-Befehl. Ich kann Sie nicht verstehen. Unsere Leitung ist gestört. 600, 620, 630, 650 Meter. Ich glaube, Ixi schafft es. Mir ist kalt. Ich friere. Ach, beweg dich ein bisschen, Kleiner. Klatsch in die Hände. So, Onkel Paul wohnt auf dem Lande. Holla, hier. Komm, wir machen einen Boxkampf, ja? 1, 2, 1, 1, 1, 2. Ich kann nicht mehr, Grun. Bitte zurück, Grun. Nimm dich ein bisschen zusammen, Kleiner. Dir ist überhaupt nicht kalt. Das bildest du dir nur ein. Denk doch einfach nicht dran. Sag, mir ist heiß. Mir ist heiß. Ich erfriere. Ixi. Ixi. Ixi. Du darfst nicht erfrieren. Komm, wir fahren zurück. Wir fahren zurück. Ich wende schon. Ixi. Du bist doch bald bei deiner Familie. Ixi. Sag doch was, Ixi! Grun? Was ist mit Ixi? Ich weiß nicht. Er bewegt sich nicht mehr. Er ist tot. Kapitän an Bordtagebuch. Wir haben Ixi zu seiner Familie gebracht. Xerx wusste, wer an Ixis Tod schuld ist. Sagte aber kein Wort. Niemand sprach mit uns. Ich glaube, keiner wollte uns unsere Unwissenheit vorwerfen. Für einen Menschen ist es schlimm, wenn er niemanden hat, der an ihn denkt. Aber dass man daran sterben kann, übersteigt unsere Vorstellungskraft. Ixi war von den Gedanken seiner Familie zu weit entfernt. Vielleicht im Geländewagen von ihnen abgeschirmt. Er war nur Grons Gedanken ausgesetzt. Aber die konnten ihn nicht wärmen. Grons Neugierde war tötend kalt. Tanja, entschuldige. Ich unterbreche den Bericht. Tanja, die Mannschaft ist der Meinung, dass Chronix-Eater sich vor dem Rat zur Untersuchung ungewöhnlicher Handlungen des Mordes anklagen muss. Das ist auch meine Ansicht. Ich bin einverstanden. Ich werde ihm sagen, dass er sich darauf vorbereiten muss. Ist er immer noch in seiner Kabine? Ja, er hat sie seit dem Start nicht verlassen. Soll ich mitkommen? Wenn du möchtest. Chronix-Eater. Praktikant Chronix-Eater. Der Kapitän will Sie sprechen. Vielleicht ist er doch nicht in der Kabine. Schauen wir nach. Chronix-Eater. Der liegt im Bett und schläft. Der schläft. Nein, der schläft nicht, Reggie. Er ist tot. Er ist erfroren. Wie Ixi. Der Mensch kann nicht leben, wenn alle ringsum schlecht von ihm denken. So sagen es die Temiraner. Nach der Erzählung der Schuldspruch von Olga Larionova schrieb Katja Lange-Müller das Science-Fiction-Hörspiel Die Wärme der Temiraner. Dramaturgie Hans Kubisch. Es spielten Friederike Aust, Christoph Engel, Peter Reusse, Wolf-Dieter Panse, Andreas Kampa und andere. Schnitt Monika Buley, Toningenieur Waltraud Eick, Regieassistenz Gudrun Schlögel, Regie Detlef Kurzweg.